Teil 2. Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie nehmen an einer Führung in Swarovskis Kristallwelten teil. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Swarovskis Kristallwelten in Wattens nahe Innsbruck. Wir freuen uns sehr über Ihren Besuch. Zur Einleitung ein paar Worte zur Geschichte. Das Unternehmen Swarovski wurde im Jahr 1895 von Daniel Swarovski gegründet. Er erfand einen Apparat, mit dem man Schmucksteine von hoher Qualität mechanisch herstellen konnte. Seine Firma verlegte Swarovski nach Wattens, weil da der wasserreiche Wattenbach liegt. Denn ohne Wasserkraft lässt sich Kristall nicht bearbeiten. Außerdem ermöglichte es die Wasserkraftanlage, dass die Leute elektrisches Licht bekamen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch Brillen produziert. Allerdings wurde diese Produktion Ende des zweiten Jahrtausends an eine französische Firma verkauft. Heute beschäftigt Swarovski weltweit 25.000 Mitarbeiter in 40 Ländern. So können Sie zum Beispiel jedes Jahr im Dezember in der Zürcher Bahnhofshalle einen Weihnachtsbaum bewundern, der mit 5.000 Kristallen geschmückt ist. Inzwischen haben die Kinder und Enkelkinder von Daniel Swarovski das Unternehmen übernommen. Er stellt nicht nur Produkte für den Konsumenten her, sondern liefert auch Schmucksteine an andere Hersteller aus der Schmuck- und Modeindustrie. Was jetzt die Swarovski-Kristallwelten betrifft, so wurden sie im Jahr 1995 als Touristenattraktion eröffnet. Denn in diesem Jahr feierte die Firma ihr 100-jähriges Jubiläum. Bis heute haben uns mehr als 10 Millionen Menschen aus aller Welt besucht. Der österreichische Multimedia-Künstler André Heller hat hier 14 verschiedene unterirdische Räume entworfen, die alle dem Kristall gewidmet sind. Das Ergebnis ist ein Kosmos der Entdeckungen. Lassen Sie sich also überraschen und genießen Sie die vielfältigen Eindrücke, die auf Ihrem Rundgang auf Sie zukommen werden. Im Anschluss an Ihren Rundgang können Sie die Crystal Stage besuchen. Ein Einkaufszentrum, das alle Produkte von Swarovski in einem Raum vereint. Da finden Sie eine einzigartige Auswahl an Swarovski-Produkten. Die Preise sind in Euro ausgezeichnet. Sie können aber auch in Dollar oder Yen mit Kreditkarte oder Reisescheck bezahlen. Wir versenden auch gern Ihre Einkäufe per Post an Ihre Adresse. Lassen Sie sich von unserem mehrsprachigen Personal beraten. Zum Abschluss noch der Hinweis, dass sich die Toiletten zur kostenlosen Benutzung im Empfangszelt befinden. Dort gibt es auch eine Hundestation, in der Ihr Hund auf Sie warten kann, da Hunde in den Kristallwelten nicht erlaubt sind. Da das Wetter ja heute ausgesprochen schön ist, können Sie anschließend mit Ihrem vierbeinigen Liebling einen Spaziergang im Park machen. Da warten außerdem auch noch zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen, Picknicken und Toben auf große und kleine Gäste. Meine Damen und Herren, bitte folgen Sie mir und treten Sie ein in die wunderbare Welt der Kristalle.